Nugok takta mahatami awa yuksh patmadoda, ishamidan kushiti akihakta agyam sham gasp, mahatam, nashtam deka, the mahatam, in bukhstishik awa asta, the tam spatmadoda, yipushawa poshkashpahambo, hamesh nagash nomadi akhtahuna made, niip, gamwem kamhot, the gatspa etanashri, the gatspa nasha kalm, mahatmem zernum dan, hun hanep and two yoy, the gachat and nep and two yoy, the gatspa nash, hamu ma yan, has mu ma shush, mashush pohi yan nep and yash. Modian, Nihik Namaha in Yep, the Hamish, Nagash Namadiak Sahat made him, and Napin Chignashik Awadit, Bushkish and Gopkish. Ishambashan of Patmado, Mam Toga Maha, Yaw Yayuk, Toga Tershuk, Miham Kurop after Yuk, Yaw Yayuk, Matmado, Umsoinid Nagash Namadiak, Hamo Kashuk, Susan Napin Yash, Naha, Madame Gushama, Nebard Spart, Muguk Duck, the Mikosh Box, the Punhatisham, Naya Ishad of Naya Bartad, Akak, Yatoks, the Guide, the Bartad, a tomb battered. Ishni that's nyakshwa on the nepa, Kshamzan Muguk Panhatin at the Hatan of the Ham Nepa, Hopi Hopi Gaha Nyaks the Nepa, the Neda Ahopi Awadetna, the Neda Ahop Nyasna, the Neda Sham Toya, Pasan Nepan, Hama Moka, Shurka Hicks, Yukuneva, Yukudaha, Yukunoga, Yukugona, Wanduk Patmada, Yum had the Shakayav, a York. My Rarika Domingo Solana. Ja, ich bin auch in der Gottendäne. Ja, ich bin auch. Ich habe eine Liebte, weil ich mehr als ich mir war, ich tue, wo die ich habe, kann ich boch, hier ist das Kack, bin ich. Ich konnte nicht mehr an ihn, als ich nicht am Röhren. Aber boch, mein Gott, mein Kack, kochen. Gott, das habe eine Liebte, weil ich schock, weil ich nick, als Liebte. Und jetzt, mich, wachs mich gut bitte. Gott, das tut mir. Ich hab dann ein Herzchen. Ich kann auch bitte. Weil ich so mag nicht. Bald wenn ich am Essen an tun, am Essen gewann, der Joje. Wir haben Gott zu Juck gekommen. März, Februar. Es ist Maske, Februar, ich hab nicht am Guck. Und Joje. Aber morgen, aber sich, aber sie, aber mein, bat, am CI, Bob Ucht, wenn die heute zu Hause bückte, dann geht er hier. Aber nicht so, du kannst nur mal nehmen, man kann die Dichte, nun an die, ich erleide die Dichte. Ik moet een dicht moeten, uit een bomde. Ik moet een dicht, uit het zacht van mijn keuren, van hem dan doen bij mij, uit deze om de kakon. Uit ook geide hoogte, ja, mijn geide, mijn hoogte, ja, geide. Als ik het heb, nee, nee, nee. Dat je wel eens gehoord hebt in een gast. Dat zo'n goed is niet kost me niet, niet zo'n, als je daar kost me. Mocht ook kasten, ook kan mochten, ook kon mochten, de kmaaien. Als je gaat, van de marie, de kok me raken, als het waaide pangers. Dan heb ik wel gekte. Het sneeuw, net ook neer, als ik het ook van het gaat. Und wenn sie tun, dann haben wir halt nie auf der Pickel, kam da Knochen, dann ist mein Leben im Mauern. Das ist so, ja, ich habe nie auch das im Haar gegessen. Und ich hatte dann, wenn man gar nicht ausatmen hatte, ja, ausatmen. Und wenn man die Haare haben, gleich die Jugend. Und wenn sie dann mit dem Thema schmieren, weil ich dann die Hitzimbe, wo sie tun, war. Sie haben die Mäste gehört, die Wurk, sie haben die Uhr. Es ist immer mehr. Ich bin bei euch, ich bin bei euch, ich mag Bach nicht. Und dann ist es nicht so, wenn es nicht so ist.